Eine Heimat erwartet uns droben, eine Heimat voll Wonne und Freud. Und dort werden den Heiland wir loben, frei von Sorgen und jeglichem Leid. Selige Heimat, selige Heimat, o du himmlischer, lieblicher Ort. Selige Heimat, selige Heimat, unser Retter erwartet uns dort. Eine Heimat, wo Engel besingen Gottes Ehre und herrliche Macht, wo die Chöre der Segen erklingen, Halleluja, dem Lamm wird gebracht. Selige Heimat, selige Heimat, o du himmlischer, lieblicher Ort. Selige Heimat, selige Heimat, unser Retter erwartet uns dort. Eine Heimat mit Liedern und Psalmen, an dem Wasser des Lebens entlang, und im Schatten der himmlischen Palmen bringen wir ihm Lob, Ehre und Dank. Selige Heimat, selige Heimat, o du himmlischer, lieblicher Ort. Selige Heimat, selige Heimat, unser Retter erwartet uns dort. In der himmlischen, herrlichen Heimat sehen wir den, den wir hier schon geliebt. Dort ist niemand, der klaget und weinet, unsere Freude wird nicht mehr getrübt. Selige Heimat, selige Heimat, o du himmlischer, lieblicher Ort. Selige Heimat, selige Heimat, unser Retter.